Die Revue des Ensembles der Japan-Koreaner zum Tag des leuchtenden Sterns unter dem Motto »Unsere Sehnsucht nach der Sonne« wurde am 14. Februar im Großtheater Pyongyang aufgeführt. Auf die Bühne wurden bunte Programme gebracht, die den Willen der Mitarbeiter des Generalverbandes der Japan-Koreaner und aller Koreaner in Japan dazu veranschaulichen, den Genossen Kim Jong-il als die ewige Sonne des starken Staates von Baekdusan zu verehren und unter der weisen Führung des Marschalls Kim Jong-un unbeirrt für die Nation und das Vaterland zu wirken. Als Zuschauer waren die Funktionäre der zuständigen Bereiche und die Werktätigen von Pyongyang.